Die Westgoten hatten nach der Schlacht auf den katalaunischen Gefilden unter ihrem Könige Eurich 466 bis 484 noch die Auvergne, in Spanien das Ebroland und Lissabon zu ihrem südgallischen Reich dazu erobert. Aber ihr König Alarich II., 484 bis 507, vermag die Größe des Reiches nicht aufrechtzuerhalten. Er versäumt es, rechtzeitig den gefährlichen Umsichgreifen der Macht des Chlodwig entgegenzutreten. Nun wird er von den Franken und Burgundern bei Volant geschlagen und fällt in der Schlacht. Nur das Erscheinen des ostgotischen Feldherrn Ibba, der mit einem starken Heere bei Arles siegt, rettet den jungen Amalarich, Theoderichs Neffen, wenigstens einen Rest des Tolosanischen Reiches, das südliche Septamien. Das Küstenland der Provence nimmt der Ostgotenkönig für sich selbst in Besitz, um bei neuen Kämpfen für sein Mündel rasch zur Stelle zu sein. Und noch einmal muss der fast 70-jährige Gotenheld gegen die Franken auftreten, als die Söhne Chlodwigs, dieser selbst ist 511 gestorben, im Jahre 523 die Burgunder völlig vernichten wollen. Auch jetzt muss er die Grenze seines Reiches vorschieben und dadurch neuerdings die Kraft seines Volkes in Anspruch nehmen. So ist der große Gedanke der Verschwägerungspolitik nicht ausgereift. Als im Vandalenreich der Schwager des Theoderich stirbt, wirft sein Nachfolger Hilderich die Schwester Theoderichs, Amalafrida, in den Kerker und sendet sie grausam verstümmelt dem Bruder zurück. Die gotische Leibgarde hat er niedermetzeln lassen. Um die Vandalen zu züchtigen und dem ständig wachsenden Einfluss der Byzantiner in diesem Italien so nahen Reiche entgegenzutreten, rüstet Theoderich eine für die damalige Zeit gewaltige Flotte aus. Aber er stirbt, ehe sie zum Ausfahren kommt. Ostrom ist die große Sorge für den alternden König. Hier hat er nie ehrliches Spiel zu erhoffen, hier sammeln sich unter der Regierung des Kaisers Anastasius neue Kräfte. Er merkt deutlich, dass diese sich eines Tages gegen die Goten richten werden. Man geht in Byzanz rücksichtslos gegen die Arianer, auch gegen Landsleute des Königs vor. Er sieht, wie wenig den Oströmern an seiner Freundschaft liegt. Der starke Wind, der vom Osten herüberweht, beginnt seine Italiener leise aufsässig zu machen. Sie fassen neue Hoffnungen. So erklären sich die Fälle Boetius, Symmachus und Papst Johannes. Den Gotenkönig erfüllt in den letzten Jahren seines Lebens Misstrauen gegen die von ihm so geförderten Römer. Er mag sich nun der Tragik seines Lebens bewusst geworden sein. Der alte Mann wird von dem Alpdruck der Koalitionen ebenso gequält wie so viele Jahrhunderte später der Recke Bismarck. Und er weiß, dass er keinen richtigen Erben hinterlässt, ahnt vielleicht, dass er für sein Werk überhaupt keinen richtigen Erben hinterlassen kann. Das unbarmherzige Schicksal zerreißt durch den Tod die kluge Kombination der Verheiratung seiner Tochter Amalas Winter mit dem Westgoten Eutarich, der beide Reiche verknüpft, das alte Brüderband der beiden Gotenvölker von Neuem geschlungen hätte. Wird der Großvater wenigstens erleben, dass der Enkel Atalarich zum Jüngling heranwächst? Unheimlich stehen die Gefahren für das Reich auf. Unheimlich ist die stille Bundesgenossenschaft der Römer mit den Byzantinern. Von hier droht das Bitterste, das auf einen Helden lauern kann, der Verrat. Die Dämonen solchen Verrates quälen den König und verdüstern ihm seine letzten Tage. So stirbt er zu einer Zeit, da er seinem Volke mehr denn je unentbehrlich geworden ist. Er hinterlässt eine Tochter als Regentin für den minderjährigen Enkel. Es wird überliefert, dass der König auf sorgenvollem Totenbette zum Ausgleich mit Byzanz gemahnt habe. Als er am 30. August 526 hingeht, ist der größte König der Völkerwanderung gestorben, der erste Germane, dem wir in sein Innerstes blicken können, der den Namen der Große verdient, nicht nur ob der Geschlossenheit eines klug und heldenmütig durchgefochtenen Lebenslaufes, sondern auch wegen der menschlichen Größe, die, zu tragischem Schicksal geworden, persönliches Los und das seines Volkes, ja des Germanentums überhaupt verkörpert. Über alle Bindungen und Zeiten hinweg steht er in der deutschen Geschichte als der siegreiche Heerkönig, als der gerechte, schirmende, der ausgleichende Friedensfürst, vor allem aber als der einsame große germanische Held. Sein Leben gehört der Sage. Unheimlich rasch bricht das Reich des Theoderich nach seinem Tode zusammen. Sein Schwiegersohn war vor dem Könige gestorben. Die Frau aber, die nun die Regentschaft führt, gehört geistig nicht mehr zu ihrem Volke. Amalaswinda war innerlich Byzantinerin geworden. Nun erst rächt sich, dass die Goten seinerzeit sozusagen als Beauftragte des oströmischen Kaisers in Italien einmarschiert waren. Das Respektverhältnis zu Byzanz, das sich so ergab, war harmlos unter einem genialen Herrscher wie Theoderich, aber gefährlich unter einem verrömerten Nachfolger. Amalaswinda blickt wie gebannt nach Byzanz. Gegen den Willen des gotischen Adels lässt sie ihren Sohn im römischen Bildungsgeiste erziehen. Häupter des Adels, die sich dem widersetzen, lässt sie ermorden. Denn sie hält zugleich voll Zähigkeit an der Krone fest, deren Glanz sie so sehr verdunkelt. Byzanz aber hat sie vor der Mordtat ins Vertrauen gezogen. Als ihr Sohn vor erlangter Mündigkeit stirbt, gibt sie die Regentschaft nicht aus der Hand. Sie nimmt ihren unfähigen Vetter Theodahad, der völlig entartet ist, zum Mitregenten an. Dieser jedoch, auch ein Werkzeug der Byzantiner und ebenso herrschsüchtig wie sie, lässt sie gefangen nehmen und auf einer Insel im Bolsener See ermorden. Das aber ist willkommener Anlass für Kaiser Justinian 527 bis 565, den Goten den Krieg zu erklären.